nach dem Roman von Thomas Perry. Zweiter Teil, Ashita. Altmaier, Reinhard Virchow, Rachel, Angelika Thomas, Bucky, Horst Mendroch, Pesten, Manfred Steffen. In weiteren Rollen Helmut Gensch, Peter Heinrich, Edgar Hoppe und Herbert Tennigkeit. Ton Peter Kretschmann und Suse Wöllmer. Regieassistenz Waltraud Heise. Regie Hans-Gerd Krogmann.